Kundgabe 4783. Empfangen durch Bertha Dudder am 19.11.1949. Sichtbares Erscheinen des Herrn. Euch, die ihr mein seid, euch will ich ein Zeichen geben, bevor ich in das Weltgeschehen eingreife, um der Rettung irrender Seelen willen. Ich will euch den Beweis liefern, dass sich alle meine Ankündigungen erfüllen, und ich will mich euch zu erkennen geben, einem jeden in anderer Weise. Doch wer aufmerket, der weiß es, dass ich es bin, der sich ihm nähert, wenngleich ich eine Form wähle, die sich angleicht an die Umgebung, die nicht außergewöhnlich erscheint. Ich will zu einem jeden von euch kommen, die ihr mir dienen wollet und für die Verbreitung meines Wortes Sorge traget. Ich will selbst als Stärker eures Glaubens zu euch kommen, auf dass ihr das darauf folgende gefasst ertragen und helfend euren Mitmenschen beistehen könnet. Denn in dem allgemeinen Aufruhr müsset ihr, meine Diener, ruhig und besonnen sein, um überall Trost und Hilfe spenden zu können, wo die Not groß und Hilfe erforderlich ist. Wer mich gleich erkennet, den wird meine Gegenwart beseligen, und bewusst wird er jede Äußerung von mir hinnehmen als eine Gabe übergroßer Liebe, und sein Herz wird gleichfalls in Liebe erglühen, meine Kraft wird auf ihn überströmen, so dass er alles zu leisten fähig wäre, so er es nur wollte. Doch nicht alle werden mich sofort erkennen, doch manche werden es spüren, dass ihnen eine ungewöhnliche Person gegenübersteht, deren Worte sie als unbedingte Wahrheit hinnehmen. Und erst zuletzt erkennen sie mich blitzartig und jubeln und preisen mich, so ich sie verlassen habe, um jedoch im Herzen als unauslöschliches Bild zurückzubleiben bei allen, die ich mit meiner Gegenwart beglücke. Und so werden sie mich im Herzen wiederfinden, auch wenn ich ihnen leiblich nicht mehr sichtbar bin. Und sie werden ständig Kraft schöpfen können und emsig die Arbeit für mein Reich verrichten, wenn ich gesprochen habe aus der Höhe und die Menschen in äußerste Not dadurch gekommen sind. Dann werden die meinen viel Arbeit vorfinden, und ich selbst werde ihnen helfen. Ich selbst werde durch die meinen sprechen zu allen, die mich hören wollen und den Worten der meinen Glauben schenken. Ich werde zu ihnen reden, und ihr werdet mich bezeugen. Ihr werdet meiner Erscheinung Erwähnung tun und mit lebendigen Worten ihnen wiedergeben, was ihr im Herzen für mich empfindet. Und ihr werdet viele gewinnen, weil die Not groß ist und die Menschen für jede Erklärung, für jeden Trost und jede Hilfe dankbar sind. Ihr werdet arbeiten für mich und mein Reich, weil ihr euch getrieben fühlt von mir, der ich in eurem Herzen bin und den ihr nimmermehr verlieren werdet, so ihr einmal ihn geschaut habt. Was mein geworden ist, das lasse ich ewig nimmer. Und darum komme ich auch zu den meinen in der letzten Zeit vor dem Ende. Und sie werden mich erkennen, denn ihnen sagt es die Liebe, wer ich bin. Und je nach dem Grad ihrer Liebe ist ihre Seligkeit bei meinem Anblick. Wer in mein Auge schaut, den überzieht ein Wonnegefühl unvergleichlicher Art, so dass er mehr als nur einen Menschen in mir erkennt. Wer noch schwach ist im Glauben und in der Liebe und dennoch mir zustrebt, aus seinem Willen heraus, der wird mich zwar nicht gleich erkennen, doch meine Worte werden es ihm antun und das Feuer der Liebe in ihm entzünden. Dann erkennt er mich, mitunter erst, so ich ihn verlassen habe, so ich ihm nicht mehr körperlich nahe bin. Ich bin als Mensch mitten unter euch, doch nur vor euren Augen wähle ich eine Hülle, die ich ebenso schnell wieder auflöse, um euch unsichtbar zu sein. Und so will ich euch allen Kraft geben, auf dass ihr mir treu bleibet und ausharret bis zum Ende. Denn es wird große Kraft nötig sein, die ihr allein nicht aufbringen könnet. Ich aber kenne die meinen und überlasse sie nicht mehr meinem Gegner. und darum glaubet und hoffet stets auf meine Hilfe. Je größer die Not ist, desto näher bin ich euch, die ihr mich leiblich erschauen werdet. Dann aber wisset ihr, dass bald die Stunde gekommen ist, wo ich mich allen denen offenbare, die nicht glauben wollen und die nicht ohne Wissen sind, dass das Ende nahe ist. Und dann ist auch bald die Zeit abgelaufen, die ich den Menschen zur Erlösung zugemessen habe. Und es kommt der Tag des Endes und mit ihm das letzte Gericht, wie es verkündet ist, in Wort und Schrift. Amen.